Der Lügner aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Lügner. Ihr Meister in der Kunst zu lügen, rühmt euren Witz, schlau zu betrügen, so viel ihr uns davon erzählt. So wett ich doch, dass euch die rechte List noch fehlt. Ein schlechter Mensch, ihr werdet lachen, wird euch den Vorzug streitig machen. In London saß ein böser Bube nebst einem andern auf den Tod. Ein Anatomikus trat in die Kerkerstube und tat auf seinen Leib dem einen ein Gebot. Doch Niklas schwor, daß ihn der Teufel holen sollte, ehe er für diesen Preis dem Arzt sich lassen wollte. »Herr«, schrie der andere Delinquent, »sagt, wie ihr um den Kerl so lange handeln könnt. Lasst seinen magern Leib den Raben. Seht, wie gesund ich bin, wie fett. Ihr sollt mich haben. Und wisst ihr, was ihr geben sollt? Ich will es billig mit euch machen. 3 Gulden. Bin ich tot, so schneidet, wie ihr wollt. Ich will von keinem Schnitt erwachen.« Kaum hat er noch das Geld empfangen, so rief der witzge Delinquent: »Gelogen! Herr, seht zu, wie ihr mich kriegen könnt. Ich werd in Ketten aufgehangen.« Ende von Der Lügner. Aufgenommen von Sonja.